Vitali Tschurkin, Russlands Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York, machte den Standpunkt Moskaus unmissverständlich klar, bevor er bei der Sitzung des Weltsicherheitsrats als einziger gegen eine Mandatsverlängerung für die UN-Beobachtermission in Georgien stimmte und dann sein Vetorecht ausübte. Das bislang geltende UN-Mandat hat faktisch aufgehört zu existieren, nachdem es im August vergangenen Jahres zu der Aggression Georgiens gegen Südossetien gekommen war und Georgien anschließend aus dem Moskauer Waffenstillstands- und Truppenentflechtungsabkommen ausgetreten ist. Dieses Mandat zu verlängern macht keinen Sinn, da es die alten Realitäten zur Grundlage hat. Damit endete heute Morgen um 6 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit die sogenannte UNOMIG, die UN-Beobachtermission in Georgien, die seit 1993 in Abchasien stationiert war. Die knapp 150 Blauhelmsoldaten und Polizisten, die dafür sorgen sollten, dass die vor 16 Jahren vereinbarte Waffenruhe zwischen Georgien und seiner abtrünnigen Provinz Abchasien eingehalten wird, haben jetzt 3 Monate Zeit, um ihre Basis zu räumen. Die USA und die europäischen UN-Sicherheitsratsmitglieder hatten dafür geworben, das Mandat zu verlängern. Der Stimme enthielten sich unter anderem China und Libyen. Russlands Hauptkritikpunkt an dem Beschlussentwurf zur Mandatsverlängerung war der dort enthaltene Bezug auf die völkerrechtlich weiterhin bestehende territoriale Integrität Georgiens. Nach dem 5-Tage-Krieg Russlands mit Georgien vom vergangenen August, als Georgiens Staatspräsident Saakaschwili Südossetien gewaltsam, doch erfolglos in den georgischen Staatsverband hatte zurückholen wollen, hatte Moskau außer Südossetien auch Abchasien als unabhängige Staaten anerkannt. Ein international kritisierter Schritt, dem außer Nicaragua bisher kein einziges Land der Weltgemeinschaft gefolgt ist, noch nicht einmal aus der GUS, der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, jener losen Nachfolgeorganisation ehemaliger Sowjetrepubliken. Moskaus UN-Botschafter Tschurkin gab sich einmal mehr empört, bevor er seine Hand dann endgültig zum Veto hob. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Sicherheitsratssitzungen wir seit den vergangenen August-Ereignissen abgehalten haben. Aber hat auch nur einer dieser Anhänger der territorialen Unversehrtheit die Aggression Georgiens gegen Südossetien verurteilt? Noch nicht einmal daran erinnert haben sie bei ihren heutigen Auftritten. Alexander Lamaya, Georgiens Vertreter bei den Vereinten Nationen, bedauerte hingegen das UNOMIG-Mandatsende und lobte die Arbeit der Mission. Ihr ist es gelungen, die Rechte der Minderheiten zu schützen, die ethnischen Säuberungen zum Opfer gefallen waren. Sie waren auch erfolgreich darin, die Vereinten Nationen über Menschenrechtsverletzungen zu informieren. Abchasien und Südossetien stünden jetzt unter dem Schutz Russlands, bekräftigte Tschurkin. An die Europäer bzw. die EU-Beobachtermission appellierte er dagegen. Wir verlassen uns darauf, dass unsere europäischen Partner ihre Verpflichtungen in den an Südossetien und Abchasien angrenzenden georgischen Gebieten gemäß dem Sarkozy-Medvedev-Plan genauso erfüllen werden. Wir hoffen, dass sie dort jetzt noch verantwortungsvoller ihre Verpflichtungen erfüllen und neue aggressive Handlungen gegen Südossetien und Abchasien durch Georgien nicht zulassen werden.